Ilse sah die Beerdigung wieder deutlich vor sich. Es war das letzte Mal, dass sie mit den Freunden, mit denen sie das Wochenende verbringen würde, zusammen war. Jörg war wenig später untergetaucht. Bei der Beerdigung hatte er für Jan nur Verachtung. Man wirft sein Leben nicht wegen bürgerlicher Dusseleien weg, wenn es einen großen Kampf gibt, für den es eingesetzt werden kann. Christiane hatte gespürt, was sich bei Jörg vorbereitete, war viel um ihn und bestätigte seine verächtlichen und revolutionären Ansichten, als wolle sie ihm zeigen, dass er mit ihnen einen Platz in der Welt habe und also ihretwegen nicht untertauchen müsse. Auch die anderen zerstreuten sich wenig später in alle Winde. In gewisser Weise hatte Jörg getan, was damals für alle anstand, die Weiche seines Lebens gestellt. Aber nicht das bevorstehende Wiedersehen mit den Freunden hatte ihr die Beerdigung in Erinnerung gerufen. Es hatte ihr nur den Anstoß gegeben, mit dem Schreiben anzufangen. Sie hatte sich ein großformatiges, pappgebundenes, dickes Heft gekauft und einen grünen Stift mit langer Bleistiftmine, wie ihn, so wurde ihr erklärt und so gefiel's ihr, Architekten benutzen. Sie war am Donnerstag nach der Schule aufgebrochen und mit Zug und Bus und Taxi hergekommen, um am nächsten Morgen am fremden Ort zu wagen, was ihr am Vertrauten wie eine Anmaßung vorkam, schreiben. Nein, die Beschäftigung mit der Beerdigung hatte schon vor Jahren begonnen. Sie hatte sich damals mit einem Theaterstück beschäftigt, auf das sie aufmerksam geworden war, weil ein Bild des 11. September sie nicht losließ. Nicht das Bild der Flugzeuge, die in die Türme flogen, nicht das Bild der rauchenden, nicht das der einstürzenden Türme, nicht das Bild der staubbedeckten Menschen. Was sie nicht losließ, war das Bild der fallenden Körper. Manche einzeln, manche zu zweien, sich beinahe berührend oder sogar an den Händen haltend. Sie konnte es nicht von ihren Augen abtun. Ilse hatte gelesen, was sie finden konnte. Dass die Schätzungen über die Zahl der fallenden Körper zwischen 50 und 200 schwankten. Dass viele sprangen, einige aber an die Fenster geflüchtet waren und, wenn die Scheiben barsten, von anderen Flüchtigen hinausgedrängt oder vom Luftzug hinausgezogen wurden. Dass von denen, die sprangen, die einen sich, angesichts der ausweglosen Lage, zum Sprung entschieden hatten, die anderen von der unerträglich schmerzenden Hitze einfach hinausgetrieben wurden. Dass die Hitze über 550 Grad stieg und die Menschen erreichte, bevor die Flammen sie erreichten. Dass die Fallhöhe über 400 Meter betrug und der Fall bis 10 Sekunden dauerte. Dass die Aufnahmen der fallenden Körper zu unscharf waren, um Gesichter erkennen zu können. Dass Angehörige manchmal meinten, einen fallenden Körper immerhin an seiner Kleidung zu erkennen. Und davon teils getröstet, teils erschreckt wurden. Dass unter den Toten die, die gefallen waren, nicht zu identifizieren waren. Aber keine Information berührte sie so wie das Bild. Die fallenden Körper, stets beide Arme und oft alle Glieder weit von sich gestreckt. Vielleicht hätte Ilse statt der einzelnen Aufnahmen, die sie in Büchern fand, auch Filmaufnahmen finden und die Körper tatsächlich fallen sehen können, fuchteln, zappeln. Aber sie hatte Angst davor. Manche fallenden Körper sahen auf den Aufnahmen aus, als schwebten sie zu Boden oder sogar als flögen sie davon. Ilse hoffte und zweifelte. Kann einer das? Kann einer in dieser Situation springen, um zu schweben, zu fliegen? Sei es auch nur für die letzten 10 Sekunden. Kann er diese 10 Sekunden, die durch einen plötzlichen und schmerzlosen Tod beendet werden, nochmal mit der ganzen Freude genießen, mit der wir Leben zu genießen fähig sind? In dem Theaterstück sollte ein Mann am Morgen des 11. September in einem der beiden Türme bei der Arbeit sitzen, verspätete sich aber und sah die Chance, für alle Welt tot zu sein, sich aus seinem alten Leben davonzustehlen und ein neues zu beginnen. Ilse hatte das Theaterstück nicht gesehen und nicht gelesen. In ihrer Vorstellung hat der Mann die Bilder der fallenden, schwebenden, fliegenden Körper gesehen und ist dadurch darauf gekommen, davonfliegen zu wollen. Das hat ihr eingeleuchtet und genügt. Und es hat ihre Fantasie beschäftigt und ihr Jans Beerdigung in Erinnerung gerufen und mit ihr die Frage, ob er sich tatsächlich umgebracht und nicht vielmehr aus seinem alten Leben davongemacht hat, um ein neues zu beginnen. Alles, was Ulla und sie im Jahr nach Jans Tod umgetrieben hat, war wieder gegenwärtig. Von der Beerdigung bis zu dem mysteriösen Anruf, den fremden Kleidungsstücken, den fehlenden Akten, dem Obduktionsbericht. Als Henna nach einem großen Bogen über die Felder zum Hause zurückkam, parkte ein weiterer Wagen vor dem Tor, ein großer silberner Mercedes mit Hamburger Kennzeichen. Die Tür zum Haus stand auf. Henna ging hinein, und als sich seine Augen an die Dämmerung gewöhnt hatten, sah er links eine Treppe zum nächsten Geschoss und auf einer Galerie führen, die an beiden Seiten in Türen endete. Treppe und Galerie waren mit einem Metallgerüst abgestützt, von den Wänden blätterte wieder der Putz, und im Boden waren viele Natursteinplatten durch Zementkleckse ersetzt. Aber alles war sauber, und gegenüber dem Eingang stand auf einem alten Tisch eine große Vase mit bunten Tulpen. Oben wurde eine Tür geöffnet und geschlossen. Kurz klangen Reden und Lachen aus dem Zimmer dahinter. Henna sah hoch. Mit langsamem, schwerem Schritt, die linke Hand am Geländer, kam eine Frau die Treppe herunter. Als habe sie Schmerzen in der linken Hüfte oder im linken Bein, dachte Henna, und dass sie zu dick sei. Er gab ihr 50, ein paar Jahre weniger, als er selbst zählte. Sie war zu jung, um schon an Arthrose zu leiden. Hatte sie einen Unfall gehabt? Sind Sie auch gerade angekommen? Mit dem Kopf zeigte er in die Richtung, in der vor dem Haus der Mercedes parkte. Sie lachte. Nein. Auch sie winkte mit dem Kopf kurz zu Mercedes. Das ist Ulrich mit Frau und Tochter. Ich bin Margarete, Christianes Freundin, und gehöre hierher. Ich muss wieder in die Küche. Kommst du mit und hilfst mir? Die nächste Stunde stand er in der Küche, pellte Kartoffeln, schnitt sie in Scheiben, würfelte Senfgurken, hackte Schnittlauch und ließ sich sagen, was in die Salatsoße gerührt gehörte. Gerührt, nicht geschüttelt. Er versuchte einen Witz. Margaretes Leichtigkeit, Gelassenheit, Fröhlichkeit irritierten ihn. Es war die Fröhlichkeit der Einfältigen und die Gelassenheit der Glückspilze, die in der Welt zu Hause sind, ohne dafür arbeiten zu müssen. Henna mochte beide nicht. Auch ihre körperliche Ausstrahlung irritierte ihn. Es war eine erotische Ausstrahlung, die ihm doppelt unbegreiflich war. Er mochte keine dicken Frauen. Seine Freundinnen waren immer schlank wie Models, und Margarete, von seinem Charme überhaupt nicht beeindruckt, war womöglich mehr als nur eine Freundin von Christiane. Womöglich wusste sie auch mehr über ihn, als eine Freundin sonst weiß. Wenn er an die eine Nacht vor Jahren mit Christiane zurückdachte, fühlte er sich wieder benutzt und war wieder verletzt. Zugleich blieb Christianes damaliges Verhalten so sonderbar, dass er wieder das Gefühl hatte, er habe etwas nicht verstanden und die Angst, er habe versagt. War er deshalb gekommen? Hatte Christianes Anruf den Wunsch geweckt, endlich zu wissen, was damals passiert war? »Magst du die Bowle versuchen?« Sie hielt ihm ein Glas entgegen, und er sah ihr an, dass sie ihn schon einmal gefragt hatte. Er wurde rot. »Entschuldigung.« Er nahm das Glas gern. Es war Bowle von weißen Pfirsichen, und der Geschmack erinnerte ihn an seine Kindheit, in der es keine gelben, sondern nur weiße Pfirsiche gab, und daran, wie seine Mutter im Garten zwei Pfirsichbäume gepflanzt hatte. Er gab Margarete das leere Glas zurück. »Ich bin mit dem Kartoffelsalat fertig. Kann ich noch etwas tun? Weißt du, wo ich schlafe? Ich zeig's dir.« Aber auf der Treppe kam ihnen Ulrich mit Frau und Tochter entgegen. Der kleine Ulrich mit großer Frau und großer Tochter. Henna ließ sich begrüßen und umarmen und auf die Terrasse mitnehmen. Das Quirlige und Poltrige an Ulrich war ihm zu viel, wie früher, und ihn störte, dass die Frau sich darin gefiel, beim Lachen den Kopf zurückzuwerfen, und dass die Tochter mit langen, übereinandergeschlagenen Beinen, kurzem Rock, knappem Top und Schmollmund gelangweilt und herausfordernd posierte. »Keine Elektrizität. Wir müssen uns in mein Auto setzen, wenn wir den Bundespräsidenten hören wollen. Vorhin kam in den Nachrichten, dass er am Sonntag die Berliner Domrede halten wird. Und ich wage jede Wette, dass er Jörgs Begnadigung verkünden wird. Sehr anständig, muss ich sagen. Sehr anständig, dass er es tut, nachdem Jörg schon raus ist und sich einen Fleck suchen konnte, wo ihn kein Reporter und keine Kamera finden. Ulrich schaute sich um. Kein schlechter Fleck. Kein schlechter Fleck. Aber ewig kann er sich hier auch nicht verstecken. Weißt du, was er vorhat? In Kunst und Kultur nehmen sie solche wie ihn, als Assistenten fürs Bühnenbild oder für die Beleuchtung oder zum Korrekturlesen. Er kann gerne in einem meiner Dentallabors anfangen, aber das wird ihm nicht schick genug sein. Nichts für ungut, aber dafür, dass ich das Studium abgebrochen habe und Zahntechniker geworden bin, habt ihr mich immer ein bisschen verachtet. Wieder erinnerte Henner sich nur mühsam. Auf Demonstrationen war Ulrich regelmäßig dabei gewesen. Und bei einem Buttersäureanschlag auf einen Politiker hatte er die harmlose, aber stinkende Flüssigkeit besorgt. Verachtung? Den werktätigen Ulrich würden sie damals eher bewundert als verachtet haben. Er sagte es Ulrich. Schon gut, schon gut. Ich lese manchmal deine Sachen, erste Sahne. Und die Blätter, für die du schreibst, Stern, Spiegel, Süddeutsche, erste Adressen. Das Intellektuelle ist ja nun nicht so meines geworden. Will sagen, ich verfolge es, halte mich aber letztlich raus. Aber was das Ökonomische angeht, ich glaube, mit meinen Dentallabors schlage ich euch Intellektuelle um Längen. So macht jeder seines. Ich, du, Jörg. Das habe ich mir auch gesagt, als Christianes Anruf kam. Jeder macht seines, habe ich mir gesagt. Ich urteile nicht über andere. Jörg hat Scheiß gebaut, hat bezahlt und jetzt ist gut. Und soll er sein Leben wieder auf die Reihe kriegen. Leicht wird es ihm nicht werden. Er hat früher nicht gewusst, wie man arbeitet und mit Menschen zurechtkommt und mit der Welt in Frieden lebt. Wie soll er es jetzt können? Ich glaube nicht, dass einer das im Gefängnis lernt. Was meinst du? Henner kam nicht dazu zu sagen, er wisse es nicht. Karin und ihr Mann traten aus dem Haus auf die Terrasse. Henner freute sich über das vertraute Gesicht und darüber, dass er wieder sofort auf den Namen kam. Sie war Pfarrerin gewesen und Bischöfin einer kleinen Landeskirche geworden. Und er hatte sie vor ein paar Jahren über Kirche und Politik interviewt und im letzten Jahr mit ihr in einer Talkshow gesessen. Beide Male hatte er erfreut festgestellt, dass es kein Zufall war, dass er sie im Studium gemocht hatte. Sie hatte eine Klugheit, die ihm gefiel und über der er ihr das betont Sanfte und Getragene in Stimme und Rede nachsah. Pfarrer werden eben salbungsvoll, sagte er sich, so wie Journalisten großspurig werden. Und auch wenn man bei Pfarrern nie weiß, wie weit ihre Freundlichkeit dem Beruf geschuldet oder in Sympathie gegründet ist, hatte Henner den Eindruck, sie sei auch ihm gerne wieder begegnet. Ihr Mann, Eberhard, ein pensionierter Kustos eines süddeutschen Museums, war viel älter als sie, und die liebevolle Fürsorglichkeit, mit der er ihr, als es kühler wurde, eine Stola holte und umlegte, und die Anschmiegsamkeit, mit der sie ihm dankte, ließen Henner denken, dass sich in dieser Liebe die Sehnsucht einer Tochter und eines Vaters erfüllte. Der Mann durchschaute die Konstellation am Tisch, noch ehe er sich setzte, platzierte seinen Stuhl zwischen Ulrichs Frau Ingeborg und Tochter Dorle und verstand, die beiden in ein Gespräch zu ziehen, bei dem sogar der gelangweilte und herausfordernde Schmollmund gelegentlich fröhlich lachte. Als Margarete Andreas auf die Terrasse begleitete, verkündete sie, Jörg und Christiane hätten von unterwegs angerufen, sie treffen in einer halben Stunde ein. Um 6 gebe es auf der Terrasse den Aperitif und um 7 im Salon das Abendessen. Wenn sich einer vor dem Abend noch die Beine vertreten wolle, jetzt sei dafür Zeit. Sie werde um 6 mit der Glocke rufen. Die anderen blieben sitzen. Henna stand auf. Andreas war keiner von den alten Freunden, die sich schon in der Schule oder in den ersten Semestern auf der Universität kennengelernt hatten. Er war Jörgs Verteidiger gewesen, bis er sein Mandat niederlegte, weil Jörg und die anderen Angeklagten ihn politisch vereinnahmen wollten. Er wurde wieder sein Anwalt, als Jörg ihn vor ein paar Jahren um Unterstützung bei seinen Bemühungen um vorzeitige Entlassung bat. Auch ihm war Henner früher schon begegnet. Wenn die Choreografie des Nachmittags darauf angelegt war, dass die Gäste einander finden sollten, ehe sich alles um Jörg drehen würde, wollte Henner sich verabschieden. Er wusste ohnehin nicht, wie er so viele Menschen für so viele Stunden auf so engem Raum ertragen sollte. Nochmal machte er einen großen Bogen über die Felder. Er ging langsam, schlaksig mit ausholenden Schritten und schwingenden Armen. Er hatte seine Mutter nicht aus New York und auch seit seiner Rückkehr noch nicht angerufen und fühlte sich schuldig, obwohl er wusste, dass sie sich nicht erinnern würde, wann er sie zuletzt angerufen hatte. Er hasste das Ritual der Anrufe, bei denen seine Mutter ihn wieder und wieder aufforderte, lauter zu reden, um dann doch aufzugeben und resigniert aufzulegen, so dass am Ende nichts gesagt war. Er hasste das Ritual der Besuche, auf die sich seine Mutter freute, von denen sie aber immer enttäuscht war, weil sie seine Distanz spürte. Aber ohne seine Distanz hätte er es mit ihr und ihren Leiden, Klagen und Vorwürfen nicht ausgehalten. Seine Hand spielte mit dem Telefon in der Jackentasche, klappte es auf und zu. Nein! Er würde erst am Sonntag anrufen. Um 6:15 kam er wieder zum Haus. Diesmal von der Seite, über eine Wiese mit Obstbäumen, vorbei an einem Gartenhaus mit großem Holzstoß unter tiefem Dach. Auch an der Seite stand eine Eiche, durch einen Blitzschlag klein und krumm geraten, und hatte das Haus eine Tür. Als er unter dem Baum stand und in den Abend sah, machte Margarete die Tür auf, wischte sich die Hände an der Schürze ab, lehnte sich an den Türrahmen und sah in den Abend wie er. Neben der Tür hing eine Glocke. Gleich würde Margarete sich von Türrahmen lösen, mit ihren kräftigen, bloßen Armen den kurzen Glockenstrick greifen und die Glocke läuten. Henna wusste nicht, dass sie ihn bemerkt hatte, bis sie ihn fragte, gerade so laut, dass er sie über die Distanz verstand und ohne sich nach ihm umzudrehen: »Hörst du den Zwiegesang der Amseln?« Er hatte nicht auf ihn geachtet. Jetzt hörte er ihn. Der Abend, die Amseln, Margarete in der Tür. Henna wusste nicht, warum, aber er war den Tränen nahe. Ilse hörte die Glocke nicht. Sie saß in ihrem Zimmer, das auf der anderen Seite des Hauses lag, und schrieb. Das Zimmer war mit Feldbett, Stuhl und Tisch eingerichtet. Auf dem Tisch standen Waschkrug und Schüssel, eine Kerze, ein Päckchen Streichhölzer und ein Strauß Tulpen. Es war ein Eckzimmer. Ilse konnte aus dem einen Fenster auf die Eiche und dahinter eine Scheune, aus dem anderen auf das Tor sehen. Sie schrieb. Am Tag nach der Beerdigung kamen zwei Anwälte aus Jans Kanzlei zu Ulla nach Hause. Es war später Nachmittag. Die Kinder warteten aufs Abendessen und lärmten durchs Haus. Der ältere Anwalt stellte sich als der Senior der Kanzlei vor, der jüngere als der Kollege, mit dem Jan besonders eng zusammengearbeitet habe. Ulla erkannte die beiden wieder. Sie hatten ihr am Vortag kondoliert und der Jüngere hatte Jan einmal abgeholt. »Wir haben mit der Polizei in Frankreich telefoniert. Sie hat die Akten, die ihr Mann gerade bearbeitet hat, nicht im Auto gefunden. Erlauben Sie uns die Frage, ob die Akten vielleicht hier sind? Ich werde heute Abend nachsehen.« Aber das genügte den beiden nicht. »Es eile«, sagte der Jüngere, »aber Sie müssen sich nicht bemühen. Er wisse den Weg und witschte an ihr vorbei und die Stufen hoch. Der Ältere bat um Verständnis und Entschuldigung und folgte dem Jüngeren in Jans Arbeitszimmer. Ulla wollte mitgehen, aber die Zwillinge stritten und das Wasser kochte. Sie vergaß die Anwälte. Als sie mit den Kindern beim Abendessen saß, kamen sie aus Jans Arbeitszimmer. Sie hatten die Arme voller Akten, aber nein, die Akten, deretwegen sie gekommen seien, hätten sie nicht gefunden. Am selben Abend kam der Anruf. Ulla hatte die Kinder ins Bett gebracht und saß am Küchentisch, zu erschöpft, um Schmerz oder Trauer zu empfinden. Sie wollte sich nur hinlegen, einschlafen und erst nach Wochen oder Monaten in eine neue Normalität wieder aufwachen. Aber sie hatte nicht die Kraft, aufzustehen, die Treppe hoch ins Schlafzimmer und ins Bett zu gehen. Sie nahm das Telefon auch nur ab, weil es so an der Wand hing, dass sie den Hörer abnehmen konnte, ohne aufzustehen. »Hallo?« Niemand meldete sich.